sehr viel von gar nichts. Doch gar nichts ist sehr viel für mich. Ich hab kein Auto, hab kein Maultier, auch Leiden hab ich nicht. Die Leute mit sehr viel von vielem haben ein Schloss vor der Tür, denn sie haben Angst, dass wer könnt was stehlen, wenn sie gerade ausschauen nach mehr. Ich hab kein Schloss vor der Tür, das wär nichts für mich. Sie können stehlen den Teppich vom Flur, das wär okay für mich. Denn was ich hab gerne am Himmel, die Sterne klaut man nicht. Sag's, ich hab sehr viel von gar nichts, doch gar nichts ist sehr viel für mich. Ich hab mein Girl. Hab mein Lied, den Tag lang es himmlisch blieb, keine Beschwerden. Hab mein Girl, hab meine Wies, hab mein Lied. Sehr viel von gar nichts, doch gar nichts ist sehr viel für mich. Ich hab die Sonne, hab den Mond, hab die tiefblaue See. Die Leute mit sehr viel von vielem sprechen Gebet früh bis spät. Es scheint bei vielem nicht sicher, kannst dich fühlen, wie dem Teufel gehst aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich fürchte nicht die Hölle, wenn die Zeit ist dran. Die Sorge mich lang geht's mir gut. Nie danach streben zu sein Gut, sein Schlecht, was zur Hölle bin ich froh, bin am Leben. Oh, ich hab sehr viel von gar nichts, doch gar nichts ist sehr viel für mich. Ich hab mein Girl, hab mein Lied, den Tag lang es himmlisch blieb, keine Beschwerden. Hab mein Girl, hab meine Wies, hab mein Lied.